Die Entwicklungsstufen. Stufe 1, Verschlagenheit und Betrug. Stufe 2, Opportunismus und Geschwätz. Stufe 3, List und Händlermentalität. Stufe 4, Intellekt, Logik, Raffinesse. Stufe 5, Neutralität, Vielseitigkeit, Informationsübermittlung. Stufe 6, Lern- und Kommunikationsfähigkeit, Heiterkeit, Leichtigkeit. Stufe 7, völlige Offenheit, Verbindung mit allem. Spätestens seit der Erfindung des Internets kommt niemand mehr am merkurischen Prinzip vorbei. Ob wir wollen oder nicht, wir sind nun alle zumindest technologisch miteinander verbunden. Wir sprechen vom digitalen und auch vom Informationszeitalter. Fast jeder hat Zugang zu unvorstellbaren Mengen an Wissen. Das ist auch eine Form von Fülle mit vielen Vor- und Nachteilen. Positiv erleben wir exponentielle Entwicklungsraten in vielen Bereichen. Merkurische Technologie erleichtert uns das Leben, vernetzt uns, erschafft faszinierende Hebelwirkung. Jeder kann heutzutage mit seiner Botschaft mit wenigen Klicks Millionen von Menschen erreichen. Soziale Medien spielen zunehmend eine starke interaktive Rolle. Sie beeinflussen die Entscheidungen von Politikern, unterstützen Revolutionen, ermöglichen durch Crowdfunding wertvolle Projekte. Für ein erfolgreiches Business brauchst du heute nur noch eine gute Idee, einen Computer und WLAN. Alles kann easy geteilt werden. Arbeitsräume, Autos, Schlafplätze, was für eine Freiheit. Und natürlich hat dieses Prinzip wie die anderen auch seine Schattenseiten. Skeptiker fragen sich, ob die Technik immer noch uns dient oder wir ihr. Du hast vielleicht 5000 Freunde auf Facebook, vernachlässigst aber deine echten Freunde. Die zunehmende Informationsflut ist einer der stärksten Stressfaktoren für so gut wie jeden von uns. Die digitale, nicht mehr anfassbare Welt gebiert Unternehmungen, bei denen eigentlich niemand mehr versteht, welcher Wert denn dadurch tatsächlich erschaffen wird. Das Merkur-Prinzip steht auch für Oberflächlichkeit, Schnelllebigkeit und falsche Versprechungen. Es ist verantwortlich für viele virtuelle Wachstumsblasen, die irgendwann platzen und Krisen hinterlassen, die dann eben doch schreckliches Leid für ganz reelle Menschen erzeugen. Ich bewege mich beruflich viel in der digitalen Welt. Ein merkurisches Schlagwort, das mir immer wieder in zahlreichen Variationen begegnet, lautet Online-Business. So meist schwingt im Online-Business die Verheißung des schnellen Geldes mit relativ wenig Aufwand und einem großen Hebel. Versteh mich richtig, ich bin selbst stark technikaffin und ich liebe das Internet für seine Möglichkeiten. Doch ein von den anderen Prinzipien losgelöster Merkur erschafft meist keine Substanz, sondern vor allem Schein. Viele Angebote bestehen im Grunde genommen nur noch aus kopierten, etwas veränderten digitalen Contents ohne echte Tiefe. Menschen vermitteln nicht mehr ihre selbst durchlebte Weisheit, sondern geben mit einem Klick das irgendwo aufgeschnappte Wissen weiter. So passiert an der Oberfläche sehr viel, aber was bewegt sich wirklich? Kennst du das schale Gefühl, das ein Gespräch bei dir hinterlässt, bei dem zwar viel gesprochen, aber nichts Wesentliches gesagt wurde? So, das ist die Gefahr eines ausgeuferten merkurischen Prinzips. Wenn wir wollen, dass es uns dient, müssen wir es wohl dosiert und verwurzelt in echter Tiefe anwenden. Deshalb war uns zum Beispiel beim Aufbau unserer Evolutionscommunity Human Trust von Beginn an klar, dass wir eben keine ausschließlich digitale Plattform aufbauen wollen. Wir sind stolz auf die mittlerweile über 200 Live-Meeting-Points in vielen Ländern, in denen Menschen mit dem Bedürfnis nach aufrichtiger Kommunikation und nachhaltiger Potenzialentfaltung zusammenkommen. Ehrlich gesagt macht das ganze Projekt viel mühsamer. Denn es ist natürlich verführerisch leichter, ausschließlich über den digitalen Äther genial klingende Ideen in die Welt zu posaunen, als im stetigen Feedback mit der Basis, mit realen Menschen herauszufinden, was wirklich funktioniert. Und dann das Netzwerk täglich einen kleinen Schritt zu verbessern, anstatt die Weltrevolution zu versprechen. Doch ich will die merkurische Fülle gar nicht schlecht machen. Ihre quecksilbrige Leichtigkeit kann uns große Freuden bescheren. Es ist halt nur bedeutsam, ihr eine gesunde Tiefe an die Seite zu stellen. Ein sehr gutes Beispiel für beide Extreme ist Marketing. Ich habe mich 12 Jahre lang überhaupt nicht mit Marketing beschäftigt. In meiner oberflächlichen Bewertung assoziierte ich damit schamlose Manipulation und plumpe Verkaufstricks. Ich habe immer schon hart und fleißig gearbeitet und ich habe gedacht, das reicht. So meine Logik war, wenn was gut ist, dann wird es auch erfolgreich sein. Aber das ist ein Irrtum, zumindest in der heutigen Welt. Viele wirklich gute Ansätze bleiben unsichtbar, während der größte Mist sich zum Teil erschreckend viral verbreitet. Irgendwann begann ich aus purer Verzweiflung Marketing zu studieren und musste dabei viele Vorurteile über Bord werfen. Marketing bedeutet in erster Linie nicht manipulieren, sondern erfolgreich zu kommunizieren. Und etwas, was du anbietest, für den, der es wirklich braucht, sichtbar zu machen. Kann man Marketingwissen missbrauchen? Na klar. Du kannst Menschen verführen, etwas zu kaufen, was sie gar nicht brauchen. Du kannst sie mit falschen Versprechungen blenden. Doch Marketing kombiniert mit einer klaren, menschenfreundlichen Ethik ist ein sehr wirkungsvoller und aus meiner Sicht notwendiger Hebel. Es macht deinen Wert für die richtigen Menschen sichtbar. Mittlerweile lehre ich sogar Marketing, weil es so viel Freude bereitet, Selbstständigen und Unternehmen, die echten Wert erschaffen, dabei zu helfen, auch gefunden zu werden. Mein Motto ist, wenn du etwas Wertvolles anzubieten hast, privat und geschäftlich, dann ist es nicht nur dein Recht, sondern deine Pflicht, dafür zu sorgen, dass du gefunden wirst. Und dabei kann dir Merkur helfen. Selbst wenn du ein eher introvertierter, leiser oder langsamer Mensch bist, kannst du lernen, dich erfolgreicher zu zeigen. Jeder, wirklich jeder kann erfolgreich kommunizieren. Du musst dafür nicht jeden Trend mitnehmen. Du musst nicht rumschreien. Doch du darfst deinen Stolz loslassen, zu denken, die Welt müsste dir entgegenkommen. Das muss sie nämlich nicht.